WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, unsere Freitag-Nacht-Ausgabe, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Martin. Hallo Martin. Hallo Domian. 22 bist du. Genau, 22 Jahre alt. Sehr gut. Um was geht's? Und zwar bin ich spielsüchtig seit 4 Jahren. Ja. Und habe schon so ein Schuldenberg von 15.000 Euro. Boah, und 15.000 Euro? Ja. Wo hast du die Schulden? Bei wem? 10.000 Euro habe ich bei einer Familie, also bei meinen Eltern eigentlich. Und ja, 5.000 Euro bei meinen Freunden eigentlich verteilt so. Verstehe. Weiß die Familie Bescheid, wofür du das Geld ausgegeben hast? Also die Familie denkt, ich habe das für eine Autoreparatur, also habe ich 3-mal gesagt, dass ich das für eine Autoreparatur ausgegeben habe. Also du hast sie belogen? Ja, ich habe die belogen. Auch die Freunde? Auch die Freunde, ja. Also du gehst in so ganz klassisch in Spielhallen? Genau, in diese Spielotheken. Genau. Wer weiß überhaupt davon? Also momentan weiß eigentlich noch keiner davon, außer vielleicht der Freund, mit dem ich dann ganz am Anfang das erste Mal auch gegangen bin. Also der kann da schon was ahnen eigentlich. Gehst du einem Beruf nach? Ja, ich bin Gärtner, hier in so einer Gärtnerei bei mir in der Nähe. Ja. Und habe eine Ausbildung halt als Gartenlandschaftsfrau gemacht. Ja. Wie viel so im Monat verballerst du da? Also eigentlich fast mein ganzes Gehalt halt, außer das, was für Miete und ganz Notwendige raufgeht. Aber wenn man das so hochrechnet, mindestens schon über 1.000 Euro. Jeden Tag? Gehst du jeden Tag dorthin? Eigentlich schon, ja. Ja. Und wie lange bleibt eigentlich man, schon. Also hast deine Arbeit, gehst nach Hause, ziehst dich vielleicht um und wie viele Stunden bleibst du dann in der Spielothek? Ja, du, das ist ganz unterschiedlich eigentlich. Ich bleib je nachdem, wie es gerade läuft und wenn ich dann kein Geld mehr habe, aber es kann, wenn der Automat eigentlich gut gibt, sagt man so, kann ich schon bis zu 5 Stunden in so einer Spielothek sein. Spricht man da eigentlich auch mit irgendjemandem in dieser Spielothek? Also ich habe da natürlich, kenne ich das ganze Personal da, in Wolle da, der Besitzer. Und aber in der Regel sitzt man da vor dem Automat und macht da sein Ding. Macht da sein Ding, ja. Also was? Ja. Hast du eine Freundin? Nee, ich habe keine Freundin. Wohnst noch bei deinen Eltern oder hast eine eigene Wohnung? Ich habe eine eigene Wohnung, so eine Einzimmerwohnung. Ja. Und die Finanzierung funktioniert aber noch, oder hast du auch die noch? Die Finanzierung funktioniert, aber also jetzt einmal hatte ich so einen Fall, wo ich dann einen Monat dann wirklich doppelt bezahlen musste und dann musste ich mich da bei den anderen Monaten halt zusammenreißen. Wie fing das vor 4 Jahren bei dir an, Martin? Also das erste Mal bin ich dann mit so einem Kollegen da gegangen, nämlich gefragt, ob ich mal mitkommen wollte und so, hatte ich so ein kleines Erfolgserlebnis auch, hab da so ein, also ich war nicht viel eigentlich, es war vielleicht 90 Euro oder so. Aber das ist das Verlockende dann, ne? Ja klar, genau, und sind ja dann halt die Bilder, die dich auch ansprechen. Und dann, die Bilder, was meinst du? Also die Bilder, diese Gewinnbilder. Ach so. Wie man sieht. Ach, die sprechen dich an und das ist auch ein... Ja, das ist einfach, jedes Bild gibt halt verschieden viel Geld und dann werden da auf einmal 3 Bilder von schon vorgegeben sind und dann kommt klar. Der vierte Film. Ja. Natürlich immer aufregend. Und wie ging das dann weiter, nachdem du das erste Mal da Blut geleckt hast? Dann bin ich nochmal 1-2 Mal mit dem Kollegen da mitgekommen, hat mich nochmal gefragt und dann war eigentlich der Schritt eigentlich ganz schön schnell auch dazu, dass ich dann auch mal alleine gegangen bin. Einfach, ne? Hattest du in diesen 4 Jahren mal eine Beziehung? Also Beziehung kann man das eigentlich nicht nennen. Woran liegt das? An dem auch am Spielen? Auch, also am Spielen, weil ich halt immer da irgendwie was recht lügen müsse, wo ich denn immer bin, warum ich so wenig Zeit habe. Und dann ist halt so ein Lügengerüst auch entstanden. Und du hast schon genug Lügen um dich herum? Ja, das habe ich schon zu viele. Ja. Hast du denn, 4 Jahre ist ja eine lange Zeit in deinem Alter, von 18 bis 22, das ist sehr, sehr lang. Hast du denn mal irgendwann schon mal versucht, etwas dagegen zu unternehmen? Also ich habe mir mal irgendwie im Internet so eine Nummer rausgesucht von so einer Hotline, die halt für Spielsüchtige extra eingerichtet worden ist. Und da habe ich dann mal angerufen, habe mich da so ein bisschen beraten lassen. Die meinten natürlich auch, dass ich mir sofort hier im Umkreis was suchen sollte eigentlich. Ein was? Und im Umkreis irgendwie so eine Gruppe oder so. Ja, ja. Mit der ich dann da irgendwie mal drüber reden sollte. Ich meine, das Thema auf jeden Fall ansprechen sollte. Hast du aber nicht gemacht? Nee, bis jetzt habe ich das noch nicht gemacht. Und jetzt rufst du ja. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Bis jetzt eigentlich in Ordnung. Also ist jetzt nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste, würde ich sagen. Ja. Aber die wären oder sind wahrscheinlich mega enttäuscht, wenn sie erfahren würden, was du mit dem Geld angestellt hast. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also, da sitzt du ganz schön in der Falle. Du hast rundherum dich auch mit Lügen eingesponnen. Du bist vollkommen abhängig vom Spielen, von dieser Sucht. Ja. Das ist eine Sucht. Ja. Dein ganzes Leben ist darauf eingerichtet. Du hast, das finde ich ja schon verrückt, du hast nicht mal Zeit, dich zu verlieben. Ja. Oder bist gebremst, zumindest, auch wegen der Spielsucht. Da müssen jetzt eigentlich alle Alarmglocken schrillen, Martin, die es gibt. Ich finde gut, dass du angerufen hast. Okay. Es ist eine Krankheit. Es ist eine Suchterkrankung, so wie es viele Suchterkrankungen gibt. Ja. Und die muss man behandeln und die kann man auch behandeln. Ja. Man muss es nur wollen und man muss dann auch zu den entsprechenden Stellen gehen, die einem helfen. Ja. Wenn du das weitermachst, wirst du dich immer mehr verstricken in diesem Sumpf. Ja. Dann bist du in 2 Jahren das Doppelte verschuldet und hast noch vielleicht noch weniger Menschen um dich herum und bist komplett vereinsamt. Ja, das stimmt. Dann muss ich auf jeden Fall jetzt mal was machen. Bist du denn so für dich auch entschlossen? Willst du da raus? Ja, natürlich. Das ist eine ganz, ganz große Sache momentan in meinem Leben. Ich möchte auf jeden Fall raus. Ja. Mit welcher Perspektive? Was ist so dein Traum? Wie möchtest du leben demnächst? Also am liebsten würde ich natürlich wieder mal eine Beziehung führen und auf jeden Fall da irgendwie rauskommen. Auch das ist ja auch ein Haufen Geld, was du dir sicher vorstellen kannst. Genau. Immer spielen und also ich würde gerne wieder raus, mal wieder zum Stammtisch mit den Pfeilchen und ich weiß nicht, ich würde da gern raus. Du wirst lang genug damit zu tun haben, die Schulden abzustottern, aber das ist auch noch überschaubar. Es ist schon eine ganze Menge Kohle, klar, ist mir schon einleuchtend, aber das ist alles noch zu schaffen. Okay. Martin, jetzt wirst du gleich mit meiner Psychologin sprechen, wegen Suchtberatung, Therapie und so weiter. Vielleicht wäre auch eine Schuldnerberatung für dich auch noch ein guter Anlaufpunkt. Ja. Also, dass jetzt alles in Bewegung gesetzt wird, dass du auf eine andere Schiene kommst. Ja. Gut, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute und du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, darf ich noch wen grüßen schnell? Also wenn Martin, mach ich nicht gerne. Dann grüßen immer alle und dann ist das für alle langweilig. Ach so, okay. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Du legst auf und wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. Pfeilchen. Jetzt bin ich verbunden mit Gesine. Und Gesine ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Gesine. Guten Morgen, Domian. Gesine, um was geht's? Ja, ich bin noch ein Nachzügler vom Mittwochthema. Das habe ich aus Liebe getan. Ah, ich bin gespannt. Erzähl. Ich habe mit 17 aus Liebe zu meiner sterbenden Mutter mein Baby abgetrieben und meine geliebte Katze eingeschläfert, damit sie sorglos gehen kann. Moment, aus Liebe zu deiner sterbenden Mutter? Ja. Ich wiederhole das nochmal. Hast du ein Kind abgetrieben und eine Katze getötet? Ja, ja. Erklär das mal. Also, ich bin die jüngste von 4 Kindern und vaterlos groß geworden. Und als ich 9 war, erkrankte meine Mutter an Krebs. Das war 72 und 75 lag sie eigentlich das erste Mal im Sterben. sie war so ein Weltwunder. Sie hat so viel Bestrahlung und Chemo gekriegt, sie war noch so ein Versuchskaninchen. Mhm. Und ja, hat es halt lange hingezogen. Und ja, als ich 15 war, waren meine drei älteren Geschwister schon alle außer Haus, ausgezogen. Eigentlich nur die älteste Schwester, die tagtäglich zu mir und meiner Mutter kam und uns da in der Situation geholfen hat. Also meine Mutter war natürlich morphiumabhängig, valeronabhängig. Bei uns ging der Notarzt jede Nacht ein. Mhm. Und ich habe meine Schule mit 14 geschmissen, da hat gar keiner nachgefragt, um bei meiner Mutter sein zu können, und wurde auch zur Tapferkeit erzogen. Ich hatte niemanden für meine Ängste. Mhm. Oder meine Trauer. Und du wohntest alleine mit deiner Mutter? Und ich war die letzten 2 Jahre alleine mit meiner Mutter, ja. Mhm. Und ich hatte aber einen festen Freund, seit ich so 12, 13 war. Sie? Der hat auch damit gewohnt nachher. Mhm. Der hatte auch nicht so ein gutes Elternhaus. Ja. Also der war immer an meiner Seite. Achso, ein Freund von dir war das? Mein Freund. Dein Freund. Ja. Meine erste Liebe, mit 12, die ja. hielt halt fast 10 Jahre. Und... ja, mir kam dann so mit 16 diese rettende Lösung, bevor ich dann Mama verliere und gar keinen mehr habe, schaffe ich mir ein Kind an. Dafür habe ich auch, ich war noch Jungfrau, mit meinem Freund geschlafen. Da warst du 15, da warst du 15. 16, als ich den Entschluss gefasst habe. Und, und aus diesem pragmatischen Entschluss, wenn die Mutter stirbt, damit ich jemanden habe, will ich ein Kind haben. Ja, das war ja meine Sorge seit meinem 12. Lebensjahr. Mhm. Wenn hier alles wegfällt, was passiert hier eigentlich mit mir? So, da hast du es darauf angelegt, dass du schwanger wurdest und 17, du wurdest schwanger. Ich wurde mit 17 schwanger, ja. Die Mutter war währenddessen schon nach wie vor sehr schwer erkrankt. Sehr schwer. Sehr schwer. Das war also 8 Wochen, bevor sie starb. Und dann? Und dann hat sie mir, also sie stand, wie gesagt, auch hart unter Drogen. Und dann hat sie mir abends eröffnet, Gesine, ich kann so nicht gehen mit der Sorge. Und ich bin zufrieden, dass du jetzt vernünftig geworden bist und... aber wenn du ein Kind kriegst und dann ist alles doppelt so schwer und macht es nicht, und heute ist doch die Möglichkeit der Abtreibung, und naja, habe ich mich natürlich gegen gewehrt. Und du, es war für dich auch ganz klar, dass du deiner Mutter das erzählst, dass du schwanger bist. Ja, ja, natürlich. Mhm. Sie wusste auch. Also ich wollte schon mit 12 eigentlich ein Kind, ja. Mich schon immer für Kinder und ich hatte das schon auch vorher gesagt. Und deine Mutter meinte, dass du das alleine gar nicht alles bewältigen kannst, und deshalb wäre eine Abtreibung besser. Ja, damit sie sorgenfrei gehen kann. Ich schaffe das sowieso nicht, eher so. Sonst würde sie sich Sorgen über dich machen und über das Kind. Genau, und deshalb hatte sie den letzten Wunsch, nämlich, dass ich mein Kind abtreibe. Und hast du mit so einer Reaktion von ihr gerechnet? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch nicht gerechnet, dass sie bald stirbt, weil wenn man das seit vom 12. bis zum 7. Lebensjahr, so irgendwie, also wie oft ich das letzte Mal am Krankenhaus war, das habe ich ja nicht mehr gezählt. So, jetzt hat die Mutter das einmal beim ersten Mal dann so klar gesagt. Hast du dich dann gleich danach gerichtet? Sie hat gejammert, ja. Sie hat geweint. Das war ihr letzter Wunsch, so kann sie nicht gehen, und das konnte ich jetzt meiner Mutter nicht antun. Wie lange zog sich das dann noch hin, bis du dann die Entscheidung getroffen hast, ja, ich werde abtreiben? Also 14 Tage. Doch, 14 Tage. Und das war ganz, ihr Standpunkt war völlig klar, du sollst abtreiben. Ja. Hast du versucht, ihr zu erklären, warum du gerne ein Kind haben möchtest? Ja, natürlich. Hat sie aber nicht so... Das wusste sie vorher, weil ich habe ihr auch gesagt, ich werde nicht alleine sein, ich werde ein Kind haben. Und du wirst es auch bewältigen, hast du ihr gesagt. Du wirst es schaffen. Ja, für mich war es ja ein Sinn, weil für mich war sowieso klar, mein Lebenssinn hört ja auf, wenn meine Mutter stirbt. Mhm. Ich wurde ja zur Krankenschwester, ich hatte gar nichts anderes zu tun. Also. Immerhin warst du 17 Jahre schon, hättest natürlich das Kind auch durchbringen können. Mit Sicherheit, es wäre mir wesentlich besser gewesen, weil ich ja nach dem Tod meiner Mutter eine Aufgabe gehabt hätte. Und so, dann hast du dich dazu entschieden, abtreiben zu lassen. Ja, ich habe also das Kind abgetrieben und habe mir auch zu Hause nichts anmerken lassen von dem, was ich wirklich gefühlt habe, sondern... Ach, deine Mutter wusste gar nicht, wie traurig du bist? Nee, das durfte ich ja nie zeigen. Ich hatte keinen Grund, Trauer zu sein. Ich war die Jüngste, ich hatte materiell am meisten, und wenn jemand einen Grund zum Heulen hatte, dann eh nur sie. Und dann hast du das alles mit dir alleine ausgemacht oder mit dem Vater des Kindes auch? Oder wusste der gar nicht Bescheid? Der war sauer, seine Mutter war enttäuscht. Ach, die wussten alle, dass du schwanger bist? Ja, ja, der Kinderwagen war schon da, den hatte die Schwiegermutter schon gekauft. Aber die letztendliche Entscheidung hast du dann alleine gefällt, nicht mit deinem Freund zusammen? Hat ihm nicht gepasst, nee, habe ich alleine gefällt. Mhm. Wie war denn das dann, als du dann nach Hause kamst, nach der Abtreibung und hast dich mit deiner Mutter wieder beschäftigt? Da war ich nur in meiner Rolle. Tapfer, ja Mama, ist nicht so schlimm, ja Mama, du hast recht gehabt, ja, ich bleib vernünftig, nein, ich schaff mir jetzt nicht wieder ein Kind an. Und tief in dir, was hast du empfunden für deine so schwer kranke Mutter? Ach, so wie du tot bist, möchte ich mein Kind wieder haben. Wobei du das Kind natürlich dann auch nicht wieder... Nee, das geht ja nicht, aber... Wie lange war dann noch 6 Wochen tapfer und wir hatten seit 10 Jahren eine Katze, unsere Flori, das war eigentlich mein einziger Trost. Bei der konnte ich weinen, die war nachts bei mir, die war da, wenn meine Mutter im Krankenhaus war. Ja, die war halt immer da und 6 Tage bevor meine Mutter starb, sagte sie halt zu mir, sie können nicht gehen und die Katze zurücklassen, weil die Katze würde so an sie hängen und sie hätte schon meine größeren Schwester gefragt und die machen das nicht und ich wäre ihre einzige Rettung, damit sie sorglos sterben kann. Wünscht sie sich jetzt noch, dass ich die Flori zum Tierarzt bringe. Obwohl die Flori noch gesund war? Ich war völlig gesund. Und hat der Tierarzt das so ohne weiteres gemacht? Ja. Mit dem habe ich ja das selber erzählt und der hat ja also beim Tierarzt habe ich geheult. Also ich weiß noch, also das war auch was ganz Schlimmes. Mein einer Bruder und meine eine Schwester, die haben bei uns im Haus gewohnt. Mein Bruder ist meine Mutter das letzte Jahr nicht mehr besuchen gekommen, weil er sie gesund und tapfer in Erinnerung halten wollte. Und meine Schwester, die hat da auch noch Streit angefangen, also die war auch nicht mehr da. Und als ich die Flori im Katzenkorb durch den Hausflur getragen habe, da habe ich meinen Bruder getroffen. Und da war so ganz kurz in mir der Hoffnungsschimmer, der könnte die Flori ja verstecken bei sich. Das so. Und da habe ich ihm das gesagt, weil er sagt, was machst du denn mit Flori? Ja, wir müssen zum Tierarzt, Mama wird jetzt bald sterben und Mama will nicht. Naja, tschüss dann. Ach so, dann hat er gar keine Hilfe angeboten. Gar nichts. Hast du wenn denn... Mama das so will, dann ja, na gut, tschüss, Gesine, tschüss, Flori. Wie lange hat deine Mutter danach noch gelebt? 6 Tage. Heute bist du 50 Jahre alt. Heute bin ich 50 und immer noch in therapeutischer Behandlung, ja. Was empfindest du für deine Mutter heute? Wie denkst du über sie? Ich mache lange Therapie schon. Ich bin schon zum Teil auch wieder beim Verständnis. Weil ich wirklich weiß, also was sie an legalen Drogen im Kopf hatte über Jahre. Also an Schmerzmitteln. Und alles so was. Und wenn man das auch bei anderen, und das hört man ja auch von Leuten, die dann irgendwie Valium genommen haben, dann sagt man ja auch so, nach denen wird dann irgendwie alles egal. Ja, die haben da... Das ist jetzt so eine Phase, wahrscheinlich nach langen Therapien nach und vielen Gesprächen. Nach ganz langer Therapie. Es hat auch am Anfang der Therapie ganz lange gedauert, bis ich da überhaupt mal einen Vorwurf meiner Mutter machen konnte oder mal wirklich aussprechen konnte. Das war abartig. Als deine Mutter dann gestorben war damals... Da habe ich nichts mehr gefühlt. Da war nichts mehr, da hatte ich keine Gefühle mehr. Weder Wut noch Trauer? Nichts, gar nichts. Ich habe nicht eine Träne um meine Mutter geweint. Ich weiß nicht mehr, dass ich mich von ihr verabschiedet habe. Also das ist auch, da weiß ich überhaupt gar nichts von. Wie lange hat das denn gedauert, bis du dich dann wieder einigermaßen gefangen hast und dass du dich wieder gefühlt hast? 18 Jahre. Kurz, ja. Es war einmal kurz, also... Meine Mutter ist im November beerdigt worden, da hatte ich meine Regel und im Dezember war ich schwanger. Im September darauf ist meine Tochter geboren. Also den Wunsch hast du dir ganz schnell erfüllt? Den habe ich mir erfüllt und habe auch Unterstützung gehabt von Schwiegermutter und Vater. Also Schwiegermutter ist tot, aber Vater und ich haben heute noch Kontakt. Aber nochmal gefragt, oder haben wir uns gerade missverstanden? Ich hatte dich gefragt, wie lange es gedauert hat. Bis ich gefühlt habe, ja. 18 Jahre. Ich gesagt, 18 Jahre. Ich weiß noch, bei der Entbindung auf der Wöchnerinnenstation, man weint ja. Wenn man ein Kind kriegt, das sind ja Freudentränen. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich jetzt auch das erste Mal um meine Mutter weinen kann. Und das hat keiner gemerkt. Ich lag also auf der Wöchnerinnenstation. Viele dachten, ich weine aus Glück und ich konnte jetzt aber mal... Waren das denn jetzt, ich habe es auch nicht verstanden, waren das nach 18 Jahre nach dem Tod deiner Mutter? 18 Jahre und jetzt genau kommen wir dazu. Ich habe also mein Kind großgezogen, ich habe funktioniert, ja alles versucht zu geben, was ich nicht mitgekriegt habe, vor allem Selbstvertrauen, Sicherheit und so, ja. Und ja, als meine Tochter ausgezogen ist, kam bei mir ein Zusammenbruch. Ich war die 18 Jahre über psychosomatisch immer erkrankt. Mhm. Ich hatte Dauerblutung, ich hatte Zysten, ich hatte Hexenschuss, ein taubes Bein, mhm. Trinitus, Hörsturz, also alles so. Mhm. Alles so psychosomatische Sachen, die habe ich die 18 Jahre um mich rumgeschleppt. Und als meine Tochter raus war, da kam richtig der Zusammenbruch bei mir. Und da hatte ich das Glück, hier bei uns in Berlin in der Karl-Bonhoeffer Nervenklinik 17 Monate stationär Therapie machen zu dürfen. Also das ist eine lange Zeit. Und dann habe ich erstmal gelernt, die Worte über Gefühle, die ich schon mein Leben lang zu benutzen, jetzt auch mal zu füllen. Was man damit eigentlich meint. Mhm. Gesine, ich will dich jetzt nicht nerven mit der dritten Nachfrage, aber entschuldige mir, ist das immer noch nicht klar. Hast du mit 18 Jahren dein Kind bekommen oder hast du 18 Jahre nach dem Tod deiner Mutter Nein, das Kind mit bekommen? Mit 18. Siehst du, dann 10 Monate nach der Beerdigung. Dann haben wir es gerade ein bisschen missverstanden. Ja, mit 18, die ist jetzt 32. Ja. Das ist ja eine krasse Geschichte, die du uns da erzählst. Das ist eine krasse Geschichte und ich kann verstehen, dass du da so lange auch in Therapie bist. Ja, und also ich habe hier meinen Kater Otto neben mir liegen und also was jetzt richtig krank ist, ich habe natürlich immer mal wieder Albträume, dafür habe ich auch Medikamente da, wo der Otto zerfleischt wird von einem Kampfhund, weil ich nicht aufgepasst habe, also wo mir der Otto ins Leben kommt durch meine Schuld. Aber das sind Träume. Das sind Träume, ja. Das sind böse Träume. Ja, aber inzwischen ist auch so, also alle meine weiblichen Vorfahren sind an Krebs gestorben und meine Schwester hat es jetzt auch schon erwischt. Und ich befasse mich jetzt auch schon mit dem Gedanken, oh weia, was ist denn, wenn ich morgen Krebs habe, was passiert mit Otto? Wo ich schon denke, sag mal, wirst du genauso bekloppt wie deine Mutter? Gesine, mir rennt die Zeit weg. Ja, schön, dass ich das mal hier los. Ja, schön, dass du, dass wir beide, schön, dass es euch gibt. Dass wir beide haben reden können, du köstliche Berlinerin. Mach weiter so. Kann ich hier noch ein Gespräch mit meiner Psychologin haben? Nee, jeden Donnerstag Gruppe. Du bist gut aufgehoben. Ja, ist sehr schön. Kümmere mich darum. Dann, du wohnst immer noch in Berlin. Ja. Ja, das hört man natürlich auch sehr, sehr gut. Dann schöne Grüße nach Berlin, Gesine. Alles klar. Alles Danke, Gute. Domian. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Freie Themennacht heute. Und hier ist Sven. Und Sven ist 35. Guten Morgen, Sven. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Sven. So, jetzt zu dir. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist ganz klassisch, wenn man so will, der Burnout. Ich habe mich allerdings nur am Rande, so wie man das vielleicht klassisch irgendwo kennt, jetzt beruflich kaputt gearbeitet. Und man spricht auch in der Medizin, habe ich mir sagen lassen, gar nicht von Burnout, sondern von einer Erschöpfungsdepression. Burnout bedeutet immer Depression auch. Ja, ganz genau. Und ich habe das jetzt eine ganze Weile ignoriert, habe das nicht für wahrhaben wollen. Das deutlichste Warnzeichen war im Prinzip Mitte diesen Jahres, dass ich im Juni in meiner Wohnung zusammengebrochen bin. Hatte da Glück, dass eine Freundin da war. Was, und was hab danach dann auch. Was hat dich denn so erschöpft in den letzten Zeiten? Ja, wenn ich das mal rückwärts abspule, dann ist es ganz oben angefangen, Beziehungsdramen, ganz viel Stress auf der Arbeit. Was hast du gearbeitet? Dann ist, ich habe gearbeitet als Trainer in einem Kundenservice-Center, das heißt für große internationale Unternehmen, wenn man da als normaler Kunde anruft und irgendeine Frage hat, dann kennt man vielleicht diesen Satz, dieses Gespräch wird zu Schulungszwecken mitgeschnitten. Und genau diese Gespräche sind dann bei mir auf den Tisch gelandet und ich musste mit den Mitarbeitern drüber reden, was man hätte anders oder besser machen können. Ja, verstehe. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr großer Druck ist in diesem Job. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Das war vorher noch eine andere Position mit Schichtdienst, also von 6 Uhr früh bis 24 Uhr nachts. Mhm. War auch nicht immer einfach. Und im Jahr davor ist meine Ehe in die Brüche gegangen. Das war schon die zweite Ehe. In dieser Ehe habe ich jetzt ein Kind. Das heißt, da ging natürlich auch der ganze Stress dann los mit Besuchszeiten, Aufenthaltszeiten, mit dem Finanziellen. Dann ist davor meine Mutter nach langer Krankheit verstorben. Und für mich war das eben von daher schlimm, dass ich eine große Distanz zu meinem Elternhaus habe und nicht einfach mal eben so mich ins Auto setzen kann und in 20 Minuten da bin. Und da kam eine ganze Menge zusammen. Naja, das lässt sich beliebig weit zurückspulen. Also auch zu dem ersten Anrufer Martin, als der sagte, er hat 15.000 Euro Schulden. Das kann ich gut nachvollziehen. Finanzielle Engpässe kenne ich also auch. Und das sind so, ja, alles in allem ist es ein sehr, sehr großes Paket. Mhm. Was mich eben belastet, ich habe dann irgendwann eingesehen, okay, ich muss mir da Hilfe holen, es geht nicht weiter so. Also du hast gerade erzählt, dass du da zusammengebrochen bist in der Wohnung. Genau. Was heißt das genau? Was heißt zusammen? Ja, das heißt genau, ich weiß nicht, wer das kennt. Wenn man eine gewisse Weile sitzt und dann plötzlich aufsteht, dann kann es schon mal passieren, dass der Kreislauf nicht ganz so mitspielt und es wird einem kurz schwarz vor Augen. Mhm. Und das war ähnlich. Ich bin auf dem Sofa gesessen, bin aufgestanden. Mir wurde auch schwarz vor Augen, aber ich weiß dann erst wieder, dass ich auf dem Boden lag und ganz, ganz schwer Schmerzen in der Brust hatte. Ja. Und hatte halt, wie gesagt, Glück, dass eine Freundin da war, die sich um mich dann gekümmert hat. Und ich bin am nächsten Tag dann sofort zum Arzt. Und ja, man hat mich von Arzt zu Arzt weitergejagt mit den üblichen Geschichten. Also Belastungs-EKG, Langzeit-EKG. Wurde alles körperlich erstmal abgeklärt. Genau, und dann kam nur unterm Strich raus, dass es jetzt mal wieder etwas Psychosomatisches ist. Mhm. Und da hat meine Ärztin auch gesagt, sie kommen hier quasi einmal im Quartal wegen irgendwelchen Stresserkrankungen rein, das geht auch nicht so weiter. Wie ist dir denn dann, durch was ist dir denn klar geworden, was hat dir denn die Augen geöffnet, dass es eigentlich dein zu stark belastetes Leben der letzten Zeit, der letzten Jahre war? Wirklich den Boden weggefegt hat es mir, als man mir auf der Arbeit trotz entgegenlaufender Signale gesagt hat, dass mein Arbeitsvertrag nicht verlängert werden würde. Ich meine, nachdem du da zusammengebrochen bist, dann bist du rumgeirrt von Arzt zu Arzt. Genau, die Ärzte wussten nicht richtig Bescheid, du wusstest nicht richtig Bescheid. Was ist denn passiert, dass es dir denn klar wurde? Hat es dir ein Arzt gesagt oder hast du es selbst erkannt? Ja, ich habe es dann irgendwann mal eingesehen, weil meine Hausärztin sagt mir das schon länger, dass ich alle Nase lang wegen Stress irgendwie komme und das kann so nicht weitergehen. Mhm. Die hat mir da schon eine Kur empfohlen, sonstige Geschichten. Aber ich habe, und das passt eben auch oder ist eins der Symptomatiken, immer abgelehnt und gesagt, nee, das geht jetzt nicht, ist ein schlechter Zeitpunkt, Beruf, mhm. Karriere, Kind etc. tütata. Mhm. Und habe halt weiter Raubbau an mir betrieben. Mhm. Und das, wovor ich jetzt stehe, wovor ich halt Bammel habe, ist, ich hatte eigentlich eine Tagesklinik anvisiert. Also einen normalen Therapeutenplatz kriegt man ja nicht von jetzt auf gleich in Deutschland. Da sind ja Wartelisten von Minimum einem halben Jahr. Hab dann gesagt, okay, gut, ich versuche eine Tagesklinik bei mir in der Stadt. Mhm. Aber auch da hat es dann im Vorgespräch geheißen, Warteliste 4 bis 5 Monate. Ja, was steht denn jetzt genau, was steht denn jetzt an? Jetzt steht an, dass ich gesagt habe, entgegen meinem ursprünglichen Vorhaben, dass ich sage, okay, gut, dann lasse ich das stationär behandeln. Mhm. Und stationär, es ist zwar eine offene Station, aber ich habe halt echt einen riesen Bammel davor, hinzugehen, meine Probleme auch in diesem nächsten Schritt nochmal wieder etwas tiefergehend einzugestehen und zu sagen, okay, gut, das heißt, ich habe halt nicht ein gebrochenes Bein, womit man in die Chirurgie geht, oder ich habe halt nicht irgendeine Magen-Darm-Geschichte, womit man zum Internisten geht, sondern ich habe eine gebrochene Psyche. Ich verstehe, was bedeutet das konkret? Hast du jetzt einen Termin? Kannst du rein theoretisch Montag dahin? Ja, nicht Montag, aber ich werde sehr zeitnah dann stationär aufgenommen in einer psychiatrischen Klinik und das macht mir eben Angst. Aber warum? Du hast mir doch sehr einleuchtend jetzt erklärt, wie fertig du bist, wie belastet du bist. Und das ist ja auch nachvollziehbar, so wie du es geschildert hast. Du kommst jetzt in eine Klinik, ich hoffe in eine gute Klinik, eine gute Station, die sich... Ja, so ein Freund von mir hat Ähnliches durch und der war auch in dieser Klinik und der kann das empfiehlt mir das auch nur. Achso, ja, na gut, dann ist es ja noch leichter für dich. Das heißt, du kommst eben dann in nicht. Wie eben nicht. Das ist genau der Punkt. Wenn es einfach nur leicht wäre, würde ich ja sagen, hey, okay, gut, dann auf und los geht's. Aber es sind eben subjektive Empfindungen und ich gehe mit einem ähnlich gelagerten Problem rein, aber ich habe halt irgendwie diese Angst, mich da voll drauf einzulassen. Aber warum weil hast ich du nicht Angst? So genau, du, ja, weil du, ich nicht genau nachvollziehen kann, wie mir, mag jetzt zynisch klingen, aber wie mir so Therapieangebote, die in Richtung Singen und Klatschen gehen, ich sag mal ein bisschen abfällig jetzt. Was? Moment, was? Therapieangebote in Richtung Singen und Klatschen? Was heißt das? Singen und Klatschen. Ja, achso, Singen. Geschichten. Also ich weiß halt noch immer nicht, was wir da genau gemacht. Ja gut, da kann man sich ja mal vorher mit den, du bist ja nicht eingesperrt, du bist ja nicht im Gefängnis. Das kannst du dir ja dann, wenn du da, wenn du dort bist, kannst du dir das ja erklären lassen. Und wenn dir vielleicht die eine oder andere Therapieform nicht so viel Spaß macht, dass du da im Kreis sitzt und singst, ich weiß ja nicht, was die da machen. Dann kannst ich auch nicht, du dir, dann kannst, ja. Ja, aber ich meine, das ist ja nun eine Sache, die kann man ja doch nun bewältigen. Ja, schon, das ließe sich durchaus bewältigen. Was aber danach noch halt, ist so dieses, es ist ja gemeinhin akzeptiert, wenn jemand sagt, hey, ich war 4 Wochen im Krankenhaus, oh, was hast du denn? Ja, ich hatte Bruch im Sprunggelenk. Ach so, okay, ja, ist doof. Oder ich hatte Gallensteine oder irgendwas. Aber wenn irgendwo durch welche Umstände auch immer ja, in mein näheres Umfeld sickert, dass man in der Psychiatrie war, ja, aber ist Sven, immer noch ein Tabuthema. Ja, gut. Aber ich meine, diese Diagnose des Burnouts ist so akzeptiert mittlerweile. Es gibt so viele hochkarätige, prominente Menschen, die das hatten und gesellschaftlich auch akzeptiert. Ich glaube, du schraubst dich da auch ständig selbst in irgendwelche Problematiken rein, die gar nicht da sind. Geh da hin und lass das mal auf dich, einfach auf dich zukommen. Und wenn du irgendwas nicht machen willst, machst du es nicht. Du hast mir ja jetzt auch schon ganz offen erzählt, das ist kein Geheimlabor, wo du da reingehst, wo irgendwie mit seltsamen Dingen gearbeitet wird. Das ist alles ganz überschaubar und klar. Ja, aber das ist genau dieser Punkt, ne? Wenn man sich so ein bisschen, ich habe mich ja jetzt auch informiert über die letzten Wochen hinweg und habe mal verschiedene Dokumentationen oder ähnliches im Netz auch aufgestöbert. Und wenn man mit den Suchbegriffen Burnout da rangeht, dann hat man teilweise Leute dabei, wo ich aus meiner Perspektive sagen muss, hey, deine Probleme hätte ich gerne, ja, so von wegen, ich möchte mein Golf-Handicap verbessern oder so. Das sind ja, so Dinge, wo ich mir echt ja, sag, auch da, das ist völliger Unsinn. Du musst dir da nicht 1000 Dokumentationen angucken und das dann irgendwie wieder bewerten, was der eine oder andere hat. Geh hin, es geht um dich, um dein Leben und konzentriere dich auf deinen Arzt und auf deinen Therapeuten. Und dann sieht man weiter. Ja, ist vom Logischen her richtig. Das Problem ist, dass ich nie wirklich diesen gesunden Egoismus gefahren habe, zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt einfach mal, dass es hier um mich geht. Ja, dann musst du den jetzt mal lernen. Der musst du den jetzt mal lernen. Und nicht immer und ja, aber sagen und ja, aber und ja, aber. ja, das tust du. Das tust du. Ich weiß. Du kannst sofort gehen, wenn es dir nicht passt da. Einen besseren Deal gibt es doch gar nicht. Da sind Fachleute, ein Freund von dir war da, der hat eine gute Erfahrung gemacht, gehst du mal hin. So. Und wenn es dir auf die Nerven geht und wenn du keinen Bock hast auf irgendetwas, gehst du wieder. Ja, und das ist genau der Punkt, vor dem ich Angst habe, dass ich dann eben nicht gehen könnte. Dass man, weil da geht es ja eben um. Sven, wenn du so weitermachst, kommst du nicht voran. Wenn du jedes Mal tausendmal dich drehst und ja, wenn und aber und da hab ich wieder, dann kommst du nicht weiter. Geh so schnell wie möglich dahin. Du machst dich ja selbst irre mit deinen ganzen Bedenklichkeiten. Ja, das ist ja genau das Schlimme, dass ich diese Bedenken habe. Ja, deswegen musst du es bremsen. Es liegt auch ein bisschen in deiner Hand. Es ist nicht alles die Krankheit, es liegt auch ein bisschen in deiner Hand. Versuch es so weit zu bremsen wie möglich. Das Ziel ist, dass man dir hilft und dass es dir wieder gut geht. Und ich bin sicher, das wird man schaffen. Und jetzt wird dir meine Psychologin noch ein bisschen die Angst nehmen vor dem Klinikaufenthalt. Die wird dir das erstmal erklären, was da passiert, okay? Ja, ich hoffe, dass sie das kann. Ja, sie wird, da bin ich ganz sicher. Sie arbeitet in einer Klinik, sie weiß es genau, was. Also tagsüber arbeitet sie in einer Klinik und weiß Bescheid. Okay? Gut, okay. Ich hoffe nur, dass ich da irgendwie dieses Eis für mich brechen kann, weil Informationen habe ich noch immer nicht und die kriegst du jetzt von uns. Alles klar. Ja? Alles Gute und toi toi toi. Ja, ich danke. Du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Bis dann. Ciao. Ich glaube, Sven macht es sich wirklich unnötig schwer. Mann, oh Mann, oh Mann. 1.33 Uhr haben wir. Das ist die schöne Zeit, um euch zu sagen, was für ein Thema wir nächste Woche haben. Nächste Woche heißt unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abartig. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die Dinge tun, die andere Menschen erstaunen, eklig finden oder erschrecken. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas Abartiges erfahren haben. Bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Ihr mailt, ihr könnt euch anmelden per Mail domian@wdr.de oder gerne nächste Woche Mittwoch vor der Sendung anrufen und während der Sendung natürlich auch. Abartig, unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, weiter geht es mit Marc und Marc ist 40. Guten Morgen, Marc. Jürgen. Marc. Ja. So. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Ich freue mich, dass du da bist. Was geht's? Gut. Also es geht um das Thema Tebatz von Elst und Limburg. Mhm. Das liegt mir ein bisschen auf dem Herzen. Mhm. Ne? Also ich finde es ein bisschen, aller Kritik finde ich es nicht gut, was die Medien daraus machen. Ja. Ich finde es nicht gut, wie man einen Bischof so hetzt. Ach Gott. Ist meine Meinung. Ja. Gott, aber mein Mitleid hält sich seinen Grenzen. Er hat es doch selbst verurteilt. Er hat es doch selbst versaubeutelt. Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Erzähl. Ich finde, wenn man so ein Projekt hat, was sicherlich, sag ich mal, wenn man einen Rahmen hat von 5,56 Millionen, ja, und das natürlich, sag ich mal, versechsfacht wird, also dass der Betrag sechsmal höher ist, ist da was faul. Das ist wohl klar, ja. Mhm. Nur bin ich der Meinung, dass ein Bischof natürlich als Bistumsleiter immer natürlich seinen Kopf für solche Sachen hinhalten muss. Mhm. Das ist ganz klar, ja. Weil er letztendlich steht mit seinem Namen dafür, ja. Aber was ist denn mit den Leuten aus seinem Umfeld? Denen fällt jetzt auf einmal ein, ach, jetzt müssen wir das Sechsfache bezahlen. Was ist denn mit den Architekten? Wenn ich mir ein Haus baue für 200.000 Euro, ja, und wir bekommen auf einmal am Ende eine Rechnung über 2 Millionen Euro, ja, dann ist doch irgendwas faul, ja. Dann frage ich mich, naja, aber du hast ja schon das gerade sehr richtig gesagt. Der Hauptverantwortliche, bei dem alle Fäden zusammengelaufen sind und der auch das Go gegeben hat für die vielen baulichen Veränderungen oder für die luxuriösen Veränderungen, ja, ist der Bischof. Und richtig, dass seine Mitarbeiter geschwiegen haben, das waren feige Socken, das sehe ich genauso. Ja. Da hätten mittlerweile beginnen sie ja zu sprechen, aber sie hätten viel früher sprechen müssen. Das sagen übrigens alle hochrangigen Katholiken mittlerweile auch, die richtig, man so... Aber was mir dabei auffällt oder was mich einfach stört, ist einfach auch in der DBK, in der Deutschen Bischofskonferenz, diese Illoyalität, die gegenüber dem Thebats van Elst herrscht. Der Einzige, der mal den Mund aufmacht und sich mal auch vorhingestellt hat, das war der Kölner Kardinal Meißner, von dem ich sehr viel halte. Ja, und das fand ich sehr beschämend, dass unser Kardinal, ich bin ja hier in Köln. Du kommst aus Köln. Jetzt im Moment schweigt er ja. Ja. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da hat er ihn hier in Köln eingeladen und hat das noch versucht, schön zu reden. Ja. Was heißt illoyal? Ich glaube, bis die Deutsche Bischofskonferenz, ein Mitglied der Bischofskonferenz, ja, rügt oder ansatzweise rügt, muss unfassbar viel passieren. Solange ich lebe, habe ich das noch nie erlebt. Nun ja. Also ich glaube ganz, Jürgen, ich glaube, das Problem ist ein anderes. Ich glaube, das ist nur sekundär in Limburg, hat sich auf Limburg bezogen, ja. Um diesen Bau geht, um dieses Palais geht. Es geht, glaube ich, primär darum, dass der Bischof Thebats von Elst von Anfang an den Gläubigen im Bistum Limburg zu konservativ war oder konservativ ist. Ja, die hatten den Vorgänger mit dem Kamphaus, das war ein sehr liberaler, der sich damals auch in der schwangeren Konfliktberatung sehr mit dem Vatikan, mit damals Johannes Paul II. Angelegt, zum Schluss. Das mag ja sein, aber das wäscht ihn in dieser Sache nicht rein. Ich glaube, dass das andere Gründe hat. Ich glaube einfach, dass er nicht akzeptiert wird, von den Gläubigen im Bistum Limburg zu Groß. Das kann ja vielleicht auch sein. Aber der Skandal ist ja nicht darauf zurückzuführen, dass die Leute irgendwie einfach gegen ihn gehetzt haben, sondern dass er lügt und dass er im Reichtum schwelgt. Seine Eminenz braucht keine Badewanne für 15.000. Der Exzellenz. Entschuldigung. Oh Gott. Er braucht keine Badewanne für 15.000 Euro. Ja. Und er braucht keine Innenausstattung in seiner Wohnung für 400.000 Euro. Das braucht also, man nicht. Da schämt sich jeder, gerade Katholik, jeder Christ schämt sich dafür. Es ist ja in Deutschland, gibt es immer so eine Skandalisierung von irgendwas. Das haben wir damals beim Wulff gesehen, wenn die Medien auf irgendwas draufhauen, dann sind sie so lange dabei, bis er eben aus dem Amt scheidet. Das Kind ist typisch deutsch. Ich glaube, wenn wir in Amerika wären, wenn wir jetzt in den USA wären, ja. Gott sei Dank sind wir nicht in den USA. Nein, aber nur mal als Beispiel, ja. Ich möchte nicht auf die Tea Party kommen jetzt, ja. Es geht einfach nur darum, dass wir mal sehen, ja, dass wir nicht auch immer mehr skandalisieren müssen. Ich glaube, wenn man das diese Summe von 31 Millionen jetzt sieht, jetzt betrachtet, da hast du recht, ist das eine enorme Summe, ja. Mhm. Rechne das aber bitte mal auf die Jahrzehnte hoch, die viele Generationen werden an diesem Zentrum, das ist ja ein Zentrum, ist das ja, das ist ja nicht nur ein Bischofshaus, das ist ein richtiges Glaubenszentrum, ja, das auch von anderen genutzt wird übrigens. Ja? Ich bin mal gespannt, wenn man ihn weggejagt hat, was sicher nicht mehr lange dauern wird, wer in diese luxuriöse Wohnung einziehen wird. Bestimmt nicht der neue Bischof. Ja, das glaube ich schon. Ich meine, er muss ja genutzt werden irgendwie. Es muss genutzt werden, vielleicht. Ich sehe so ein Bauvorhaben, das muss man rein ökonomisch betrachten. Ja? Aber es musste doch einfach nicht sein. Es war doch einfach nicht nötig. Ja, was würdest du denn jetzt empfehlen, was zu tun ist oder was er tun soll? Also ich bin der Meinung, also ich bin ja auch sehr katholisch engagiert, wie du merkst, ja. Ich glaube ganz ehrlich, dass man dem Bischof dass der Bischof mit den Gläubigen eine Konversation pflegen sollte. Aber er versteckt sich ja. Er äußert sich ja gar nicht mehr. Nein, ich glaube, dass er auch derzeit mit den falschen Leuten sich umgibt. Also Medienberater hat, die völlig das Ganze vor die Wand gefahren haben, auf Deutsch gesagt. Aber er hat doch nachweislich gelogen. Was sagst du denn dazu? Also ich weiß nicht, ob das eine Lüge war. Ich glaube, dieser Mann, ich meine, ich kenne ihn ja auch ein bisschen aus den Medien und so weiter. Er wirkt auf mich sehr durchgeistigt. Ich glaube nicht, dass er bewusst gelogen hat in dem Moment. Ja, Thebert von Elst steht wirklich hier in unserer katholischen Kirche wirklich für Werte. Es geht ja nicht nur in dem Moment. Er hätte ja noch Zeit genug gehabt zu sagen, ich habe mich damals getäuscht, ich habe mich versprochen. Aber es hat er nicht. Ich glaube, dass er das noch machen wird. Ich glaube aber jetzt durch die ganzen Berichte, die jetzt sind, auch in der Bild-Zeitung und überall, ja, dass er sich einfach in eine Ecke gedrängt fühlt, wo er sagen muss, gut, alles, was ich jetzt sage, wird gegen mich verwendet und egal, was ich mache alles falsch. Weißt du, wenn das ein anständiger Mensch wäre, ja, finde ich, dann würde der jetzt vor sein Kirchenvolk treten und vor die Öffentlichkeit. Mittlerweile ist das ja ein deutschlandweites, wenn nicht sogar weltweites Thema geworden. Ja. Und würde sagen, ich entschuldige mich, ich habe wirklich einen großen Fehler begangen. Ich kann diesen Fehler so und so erklären. Ich kann ihn aber nicht entschuldigen, aber ich bitte euch um Entschuldigung. Das würde eine gewisse Größe zeigen. Was mir unheimlich da auffällt bei dieser ganzen Sache, dass sich jemand hinstellt aus diesem Beratergremium, ja, und sagt auf einmal, der Bischof, ich kann mir das nur so erklären, dass er krank ist oder ein unheimlicher Lügner ist, ja. Wenn mir sowas jemand sagen würde, öffentlich, ja, und mich da so als Betrüger, Lügner oder kranken Menschen hinstellen würde, ja, dann wüsste ich, dass ich meine Anwälte zu konsultieren hätte. Da ist auch ein Stil, der Respekt vor der Geistlichkeit, finde ich, da fehlt auch etwas hier. Ja, was heißt Respekt? Ich habe aber keinen Respekt vor der Geistlichkeit, die kleine Kinder missbraucht haben. Irgendwann ist das Schluss mit dem Respekt. Das kommt ja immer jetzt. Nein. Geistlichkeit per se. Ja. Es strahlt noch keinen Respekt aus. Nein. Da muss ein Mensch hinterstehen mit geradem Rückgrat und glaubwürdigem Glauben. Vollkommen richtig. Ich meine, über die Missbrauchsfälle brauchen wir beiden nicht diskutieren. Nein. Vollkommen richtig. Da brauchen wir auch überhaupt nicht drüber. Das findet jeder abartig pervers. Da brauchen wir überhaupt nicht relativieren. Ja, das ist ja auch vollkommen richtig. Ja? Eine Schlussfrage noch, Marc. Wir sind da anderer Auffassung. Ja. Aber dir muss es doch, als du bist überzeugter Katholik, du bist konservativer Katholik. Das richtig, ist ja auch ist ja auch dein gutes Recht. Ja. Ärgert es dich denn nicht? Ich habe es ja gestern schon gesagt, dass durch diesen Vorfall das gerade sich wieder bessernde Image der katholischen Kirche, bedingt auch durch den neuen Papst, wieder so beschmutzt wird und so kaputt gemacht wird? Natürlich ist das ärgerlich, ja. Und ich glaube auch, aber ich glaube einfach, dass wir die deutsche Kirche immer etwas anders als die von Rom jetzt betrachten müssen, ja. Die Weltkirche ist eine völlig andere als die deutsche Kirche. Die deutsche katholische Kirche kann nicht so ganz ihre Herkunft aus dem Land der Reformation leugnen, ja. Gut. Ich glaube einfach, dass diese konservativen Strömungen, die du jetzt auch ansprichst, ja, dass wir die eher in Lateinamerika haben, Afrika und so weiter, da ist die Kirche auch am Wachsen. Na ja, gut, nun kommt der Papst aus Lateinamerika und fährt eine ganz andere Ideologie und Richtung als zum Beispiel sein deutscher Vorgänger. Ja, das vertut man sich. Die sind beide auf der gleichen Linie, nur die Medien machen sehr viel. Er geht ganz anders mit den Menschen um, das ist richtig, ja. Okay, also die Medien sind immer schuld. Nein, das geht ja nicht um Schuld, das geht ja nicht you are guilty, you are not guilty, darum geht's ja gar nicht, ja. Marc, wenn der Papst nächste Woche dem Bischof nahelegt, sein Amt niederzulegen oder ihn auffordert, sein Amt niederzulegen, was denkst du dann über den Papst? Ich glaube nicht, dass der Papst das machen wird, weil ich weiß, dass Papst Franziskus die gleiche Linie fährt wie Papst Benedikt XVI. Er ist inhaltlich vollkommen gleich wie Papst Benedikt XVI. Gut. Geht aber natürlich sehr viel offener, auch aufgrund des Alters, er ist 10 Jahre jünger als der Papst. Ja. Papst Benedikt XVI. Wesentlich offener mit den Menschen um. Gut, dann werden wir alle das jetzt ganz gespannt verfolgen, wie sich Rom nächste Woche äußert. Ich hoffe, der Bischof Thebert von Elst bleibt im Amt. Also ich hoffe das sehr, weil ich mag ihn und ich finde es erst ein sehr glaubens- und kirchentreuer Kommst du eigentlich aus der Gegend da? Nein. Also ich komme nicht aus der Gegend, aber ich verfolge das Ganze. Ich bin da so ein bisschen drin im Thema, ne? Und mich hat das jetzt nur die letzten Tage so unheimlich verfolgt hier. Aber das ist interessant. Du bist jetzt die erste Stimme in der Öffentlichkeit, die ich so höre. Ja. Ich habe bisher nur Kritiker gehört, auch in allen Beiträgen im Fernsehen oder im Radio. Insofern bin ich sehr froh, dass du uns hier angerufen hast und wir haben dir natürlich auch gerne hier die Möglichkeit gegeben, dich zu äußern. War auf jeden Fall ein sehr nettes Gespräch. Ich danke dir für deine Fairness und wenn möglich, könntest du mir noch ein Autogramm zuschicken. Wenn sehr gerne, dann rufen wir dich immer an, Marc. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, wieder. Ciao. Ist doch wahr, ne? Ich habe wirklich noch nie irgendwo jetzt im Fernsehen jemanden gesehen, der sich für den, also in der letzten Zeit nicht mehr, der sich für den Bischof stark gemacht hat. Hier ist die Dagmar ist hier. Hallo Dagmar. Hallo Domian. Hallo Dagmar, um was geht's bei dir? Also ich bin ja richtig begeistert. Ich habe jetzt ja ganz entspannt zugehört. Also der Sven soll offen sein. Der soll sich einfach fallen lassen, soll offen sein und dann wird er merken, dass es helfen kann. Wenn er sich nicht öffnet, geht's gegen den Baum. Ach, jetzt bin ich gerade ganz durcheinander. Du nimmst Bezug auf den vorletzten Anrufer, auf Sven. Der Typ mit dem Bischof, dem muss ich sagen, der kennt nicht mal die 10 Gebote und das sage ich als Atheistin. Punkt. Okay. Also der Bischof kennt nicht die 10 Gebote. Ich verstehe, du spielst an auf, du sollst nicht lügen und du sollst nicht stehlen. Genau so ist das, denn der bereichert sich an jedem Groschen Steuergeldern, Kirchensteuern und im Übrigen, so mal ganz nebenbei, die Leute, die Hartz IV beziehen, so wie ich, ja. die müssen, oder auch ALG-1-Empfänger, die müssen einige Groschen als quasi Kirchensteuer an den Staat, sprich an die Kirche abführen. So ist das deutsche Gesetz. Ja, also mal ganz nebenbei. Das deutsche Gesetz. Aber das ist nicht mein Thema. Ja, okay. Also du wolltest dem Sven, der Angst hat, jetzt in die Klinik zu gehen, da Mut machen, doch dahin zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Er soll sich und der Umwelt die Chance geben. Er hat so viel zu verlieren. Er hat eine Familie zu verlieren. Denn sein Zwerg, sein Kind steht auf dem Papa, der braucht den Papa, auch wenn die Ehe gegen den Baum gegangen ist, wegen dem Job. Aber er hat eine verdammte Pflicht dem Kind gegenüber. Mhm. Er war ja sehr, sehr bedenklich und hatte immer. Ich habe ja die ganze Story mitbekommen, ich habe es ja gehört. Aber man lebt nur einmal und wenn man Eltern ist, dann hat man, Entschuldigung, eine verdammte Pflicht. Wenn man vor so einem Schritt Angst hat, das ist ja doch auch menschlich. Ich verstehe das ja. Menschlich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe seit 2007 hänge ich im Burnout, habe vor 8 Wochen meinen Mann verloren, der Alkoholiker war, der mich geschlagen hat. Ich habe ihn zu Hause gelassen, weil er Krebs hatte. Und ich habe ein halbes Jahr im Frauenhaus gelebt und habe jetzt seit einem Jahr eine eigene Wohnung, nachdem ich ein halbes Jahr im Frauenhaus war. Und lebe jetzt in meiner eigenen Wohnung, versuche einen Neustart zu machen und jetzt ist mein noch Ehemann verstorben. Also mein Leben ist auch ganz bunt. Ja, das höre ich schon. Das ist sehr, sehr facettenreich dann, was du da, ja, so kann man's auch was nennen. Du erlebt hast, ja. Was ich aber gerade sagen, wenn man davor so Angst hat, was sagst du denn einem Menschen, der Angst hat, in eine Klinik zu gehen? Ich kann es verstehen. Auch ich bin so ein Ja-Aber-Mensch. Diese Ambivalenz zeichnet, also ein Burnoutler, Gänsefüßchen, zeichnet sich durch diese Ja-Aber, diese Ambivalenz aus. Der betrachtet immer alles von allen Seiten, ist immer skeptisch, hinterfragt alles. Und das bremst ihn auch ab. Das zeichnet ihn aus im positiven wie im negativen Sinne. Ja. Das ist ganz was Normales. Ja. Ich kann ihn einfach, das wird die Psychologin in deinem Haus ohnehin dafür sorgen, er soll nur einfach offen sein. Er kann immer sagen, ich habe ja wie gesagt 2007 die erste Reha gemacht, in Richtung Burnout, Erschöpfung, die erste Reha und sofort 6 Wochen. Man fängt ja eigentlich auch immer erst an mit 3 oder 4 Wochen und das waren sofort 6 Wochen. So. Und mir hat es auch nicht gepasst, dass ich, was hatte ich denn für eine, ich wollte eigentlich Maltherapie machen und sollte aber was anderes machen, irgendwas Sportliches. So. Und ich habe es nun wahrlich nicht mehr im Sport. Ich war schon als Kind die erste von hinten. So. Und wie hast du dich denn da so behauptet? Bei den 6 Wochen hat es gedauert, während unter 6 Wochen, hat es 3 Wochen gedauert, bis das von dem Chefarzt nach unten durchgereicht wurde, dass ich dann endlich in die Maltherapie konnte. Ah. Und da habe ich mich sau wohl gefühlt. Also man muss sich durchsetzen, man muss auch sagen, nein, ich will keine Gruppentherapie, weil mein Elend geht keinen anderen was an. Ja. Ich für mich werde auch bei der nächsten Reha, die jetzt ins Haus steht, gleich fest dokumentieren, nein, ich mache keine Gruppentherapie, denn also, ich merke jetzt schon bei dem Zuhören meiner Vorredner, dass mich das so engagiert, dass voll mein Helfersyndrom rauskommt und ich mich um das Problem oder mit den Problemchen der anderen Leute sympathisiere oder mich dafür engagiere. Ja. Also, das heißt, aber nicht mein Problem. Nein. Das heißt, Mund aufmachen und sich einlassen und dann kann man nur gewinnen. Mund aufmachen, seine Bedenken äußern, da muss Vertrauen. Er muss dem Therapeuten eigentlich einen Vertrauensvorschuss anbieten. Also Dagmar, ich danke dir sehr für den Hinweis und dass du so aus deiner Erfahrung das hier auch gesagt hast und hast sicher vielen vielleicht auch jetzt zusprechen können, die vor einer ähnlichen Situation stehen. Auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Anruf und dir wünsche ich alles Gute weiterhin. Na und gut. Viel Erfolg. Okay. Tschüss. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Tschüss. Dankeschön, Dagmar. Tschüss. Ciao. Und hier ist Annemarie. Annemarie ist 79. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Annemarie. Und was geht's bei dir? Bei mir ist so, ich habe einen Mann kennengelernt, der ist 74 und hat eine Lebensgefährtin von 94, die schon 4 Jahre im Koma liegt. Oh. Und er steht jeden Morgen um 7 Uhr auf, geht um 9 in dieses Heim und versorgt diese Frau, bleibt bis 12:30 da, ist dann da zu Mittag, geht nach Hause bis 3:30 und geht wieder hin bis um 7. Von jeden Tag? Jeden Tag, schon 4 Jahre. Mein Gott. Und keinen Tag lässt er sich nehmen. Und jetzt sind wir uns auch näher gekommen, wir haben uns auch ineinander verliebt. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Im Altersheim. Ich besuche da eine ältere Dame und er besucht da seine Lebensgefährtin. Und da hat eine Schwester zu mir gesagt, war man mal so traurig, hat sie gesagt, suchst du eigentlich jemanden? Da habe ich gesagt, ich suche nicht direkt jemanden, aber wenn mir einer über den Weg läuft, sagst du nicht nein. Da bin ich nicht abgeneigt. Und da hat die mir den vorgestellt. Dann war das mal eine Zeit lang nichts, da hat es so geregnet, da hat er keinen Schirm gehabt, da habe ich ihn mal heimgefahren, da hat er mich eingeladen zum Gläschen Wein und so hat sich das ergeben. Und jetzt habe ich ihm gesagt, ja, wir könnten doch auch mal zusammen irgendwo hingehen. Das macht er nicht, er ist abends so müde und von der Doppelschicht, die er da hat, er hilft da auch den Schwestern noch und alles. Ist er denn, ist er Samstag und Sonntag auch da? Auch immer, also, na, noch keinen einzigen Tag hat er versäumt. Das ist ja wahr. Also einerseits beeindruckt mich das ja schon sehr, dass er seiner Frau so zugetan ist und ihr so treu ist. Er ist ja nicht verheiratet, nur eine Lebensgefährtin. Ja, okay. Ja, gut, und er ist vom Kosovo unten und hat hier niemanden, habe ich mir schon vorgestellt, er hat da im Heim seine Heimat gefunden. Ja, und die Frau, seine Partnerin, ist überhaupt nicht mehr ansprechbar. Nein, die liegt im Koma, die wird künstlich ernährt und macht die Augen nicht auf, nichts. So, und er streichelt sie und sieht zu, das hat er so Streifen geschnitten, die Brust hebt hoch und legt die unter und unter den Bauch, legt er das alles und sieht zu, dass die Hände mit dem Ball versehen werden. Ja. Er ist den ganzen Tag besorgt um die. Warst du denn mal mit bei der Frau? Ja, ich kenne die auch. Ja. Jetzt hast du gesagt, jetzt hast du dich eigentlich ein bisschen in diesen Mann verliebt. Ja, und er sich auch immer hier sagt jetzt zu mir, ich soll ihn nicht mehr verlassen. Jetzt fühlt er sich mal wieder richtig wohl, dass er jemand hat, wo er weiß, er hat sie gern. Aber das Problem ist, dass ihr kaum Zeit füreinander habt, weil dann... Nur abends nach 7, sagt er dann immer. Wie findest du das denn, dass er sich so verhält? Ja, finde ich furchtbar. Also, sagen wir mal so, dass er in gewisser Weise auch seine jetzt so schwer erkrankte Frau weiter oder Freundin besucht, ist ja netter. Ist ja, sehr das will ich ja sogar auch, das gefällt mir ja. Aber dass er keine Minute Zeit hat für was anderes. Freitags geht er einkaufen, da geht er ins Kaufland und sagt, das sieht er schon zu, aber überall wo was ist, weiß er, dass er wieder rauskommt und wieder ins Heim kann. Aber jetzt hast du wahrscheinlich schon so ein bisschen deine Forderungen formuliert, dass du gerne mal ein bisschen öfter mit ihm zusammen bist. Ja, da hat er aber gesagt, das geht nicht. Da müsste ich warten, bis sie tot ist. Kannst du das? Ich weiß ich nicht. Das frage ich dich, ob man sowas kann. Dann habe ich ihm gesagt, weil seine Jacke so nach Spor gerochen hat, bei ihm im Keller riecht es auch nach Spor, die Jacken müsste er hochtun, die riechen sonst so nach Spor. Und da hat er gesagt, er hat keinen Schrank. Sag ich, du hast so zwei Schränke. Hm. Ja, da hängen der Maria ihre Sachen drin. Dann habe ich gesagt, tu die doch runter. Da hat er mich bald gefressen. Da hat er gesagt, diese Sachen rührt niemand an. Hm. Die bleiben da hängen. Also, Annemarie, ich glaube, da kannst du nicht groß reinfunken. Nee, da kann ich nicht. Das musst du so akzeptieren oder du lässt die Sache. Ja, was soll ich denn machen? Du musst es so hinnehmen, glaube ich, wie er das möchte. Ja. In der Hoffnung, je mehr ihr euch annähert, dass vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit sich erübrigt. Aber du kannst da keinen Druck auf ihn ausüben. Nein, guck mal, ich bin 4 Jahre jetzt Witfrau, ich habe ein Haus. Mhm. Ich hätte gerne, dass wir mal tanzen gehen. Mhm. Das ist unmöglich drin. Er hat gesagt, das kann er nicht, er kann nicht tanzen gehen und die arme Frau liegt da oben. Das wäre eine arme Frau. Was ja schon rührig ist, dass er das so sieht. Ja. Aber ich sag's dir wirklich in voller Überzeugung. Du kannst ihn nicht bedrängen. Nein. Und du kannst ihn da nicht wegziehen von. Da würdest du ihn sowieso nur verärgern. Ja, Also entweder akzeptierst du. Aber auf der anderen Seite will er auch nicht haben, dass ich ihn verlasse. Er sagt, verlass mich bitte nicht. Ich habe jetzt endlich dich gefunden und wir passen so gut zusammen. Wir waren auch schon im Bett zusammen und alles. Ich würde an deiner Stelle jetzt mal versuchen, mich da zu entspannen und mich weiter darauf so einzulassen. Ich meine, die alte Dame ist so alt und so krank. Ja. Vielleicht ist die Zeit ja wirklich absehbar. Das glaube ich aber nicht, denn der pflegt die so, ja, gut, aber, dass sie hier noch bleibt. Ja, gut. Also, ich will doch nicht sagen, dass man auf den Tod von einem Menschen hoffen soll. Nein, so meine ich das nicht. Das will ich ja auch nicht. Ich will ja auch haben, dass der die besucht. Weißt aber du, dass er vielleicht mal sagt, ach, jetzt hat er zu mir gesagt, ja, ich bräuchte mal eine Hose, ob ich ihm die kaufe. Größe 46, er gibt mir das Geld, er hat da keine Zeit, dahin zu gehen, eine Hose zu kaufen. Aber das ist doch lächerlich. Annemarie, ich empfehle dir, dass du das so, wie es ist, erstmal doch noch eine ganze Weile so hinnimmst und dich versuchst, damit zu arrangieren. Ja, habe ich mir gesetzt, ein Datum, ein halbes Jahr. Na gut, das ist ein Wort. Das will ich das mal machen. Genau, und wenn du es dann nicht mehr kannst, ja, dann kannst du es eben auch nicht mehr. Dann ist das eben auch deine Meinung und dein Leben. Ja. Okay? Er sagt also zu mir, er hat mich sehr gerne und er will immer haben, dass wir zusammen sind. Mhm. So 2-3 Mal die Woche möchte er ganz gerne mal bei mir essen, mal bei ihm essen. Und naja, aber ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Okay, dieses halbe Jahr gibst du dir und dann sehen wir weiter. Dann reden wir vielleicht nochmal miteinander, ich danke dir, alles Gute. Danke, tschüss, Annemarie. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. So, jetzt haben wir ganz wenig Zeit noch. Mit wem rede ich denn noch in der ganz kurzen Zeit? Ganz kurz noch die Elisabeth, 70, hallo. Hallo? Ja, hallo. Ja, Elisabeth, grüße dich. Hallo, ich wollte nur ganz kurz noch was zu dem jungen Mann sagen, der etwas von dem Bischof S. gesagt hat. Ich habe dieses Gebäude am Montag besichtigt. Ah, interessant. Und es ist, man muss da ehrlich bleiben, es ist schön. Mhm. Aber ich habe auch nach der Besichtigung gesagt, zu dem jungen Mann, der diese Führung gemacht hat, dass es ist schön, aber es ist heller Wahnsinn. Man hätte dieses Geld besser in Jugendarbeit gesteckt, in Bildung und Sozialwesen und so weiter. Und man kann es einfach nicht verstehen. Und um kurz nochmal zu dem Herrn von Els zu kommen, er müsste sein Amt niederlegen, denn er ist nicht fähig, so ein Amt auszuführen. Mhm. Denn in der heutigen Zeit, also dieses ganze Gebäude ist überhaupt nicht zeitgemäß erstellt worden. Mhm. Also es passt nicht in die heutige Zeit. Eines musste renoviert werden. Mhm. Aber dazu hätte man andere Mittel nehmen können. Ja. Nicht nur Marmor und so weiter. Ja. Also, bist du denn? Wird sich sein Amt aufgeben. Mhm. Er ist dort am falschen Platz. Absolut. Aber, das muss ich fairerweise sagen, es müssten auch noch andere Köpfe rollen. Und zwar die ihn nicht vorzeitig gesagt haben oder gestoppt haben. Er hätte gestoppt werden müssen. Also für mich ist der Bischof krank oder eben unfähig. Also weißt du, wenn die jetzt schon anfangen, er ist krank, das ist mir zu einfach. Das entschuldigt ihn so sehr. Das würde ja fast schon bedeuten, er ist gar nicht dafür verantwortlich für all das, was da geschehen ist. So leicht darf. Es ist aber doch so, dass man kranke Menschen einfach nicht voll verantwortlich machen kann. Eben. Deswegen möchte ich das gar nicht so sehen, dass er krank ist, weil da wäre er schnell und leicht aus dem Schneid. Aber ein gewisser Größenwahnsinn ist doch eine Krankheit. Vielleicht, vielleicht. Kurze Frage, bist du denn da auch in der Gemeinde irgendwie in der Nähe? Nein. Nein, du nein. bist nur einfach mal so hingefahren, hast geguckt. Elisabeth, danke für deine kurze Stellungnahme. Das war völlig gut, dass du noch dran gekommen bist. Sehr gut. Ja. Vielen, vielen Dank. Die Sendung ist vorbei. Ja, tschüss. Gerne. Ciao. Ja, ciao. So, ihr Lieben, in der Technik heute nach Benjamin Vlies. Das war's für diese Woche von uns. Wir sehen und hören uns wieder am Montag mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und unser Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche heißt abartig. Jetzt wünsche ich euch ein tolles und schönes Wochenende und sage tschüss, bye bye, bis Montagnacht. Tschüss.